Trude liegt auf dem Dach, ein mittlerer Wind wird das Haus nicht wegtragen. Im Hof für die Schaukel der Kinder sind Pfähle eingeschlagen. Die Post kommt zweimal hin, wo die Briefe willkommen wären. Den Sund hinunter kommen die Fähren. Das Haus hat vier Türen, darauf